Zuhörerinnen und Zuhörer, ich sitze hier mit dem Verleger der Edition Tiamat, Klaus Bittermann, in dessen Berliner Büro. Und wir wollen heute in dieser Sendung ein wenig über seinen Verlag, über sich, über das Verlagsprogramm reden. Auf der Webseite des Verlags, des Edition Tiamat Verlags, ist glaube ich edition-tiamat.de, ne? Da ist die lesenswerte Geschichte des Verlags platziert von den Anfängen. Er ist schon etwas älter, der Verlag, von 1979, damals noch mit anarchistischem Background, würde ich das nennen, bis 2004. Damals hast du, Klaus, das Zitat gesagt oder geschrieben: Es sieht jedenfalls so aus, als ob es immer weniger Leute gibt, die meine Präferenzen teilen. Und immer mehr die Bohlen, Gras, Effenberg und Walser, die sind alle heute noch bekannt, für das Nonplusultra halten. Kann aber auch sein, dass ich mich täusche und langsam zu geschmäcklerisch werde. Immer mehr jedenfalls findet man die guten Bücher im Ramsch und das ist ein schlechtes Zeichen. Das dürfte ja heute für dein Verlagsprogramm eigentlich nicht mehr gelten, oder? Das Geschmäcklerische? Oder? Ja, und dass sie eigentlich keinen Anklang finden. Naja, das kommt natürlich darauf an, was. Also in der Tat sind jetzt zum Beispiel in den letzten Jahren einige Titel dabei gewesen, die ganz gut liefen. So, ne? Und diese Anmerkungen von früher haut natürlich jetzt nicht mehr ganz so hin, weil Bohlen, Effenberg und wie sie alle heißen, natürlich kein Maßstab sind für das Programm, das ich gemacht habe, weil die sowieso sowas gar nicht wahrgenommen hätten. Und das kam ja nur deswegen, weil ich damals eben dieses Who is Who der peinlichen Personen gemacht habe. Eine, finde ich, ganz lustige, ein ganz lustiges Jahrbuch. Mit dem Untertitel, warum sachlich, wenn es auch persönlich geht, um diese ganzen Nervbolzen ein bisschen zu ärgern, was zum Teil ja auch gelungen ist. Und daher kam irgendwie dieser Vergleich, aber ansonsten haben die natürlich überhaupt nichts mit meinem Programm zu tun und außer der Tatsache, dass es natürlich tatsächlich schade ist, wenn das eigene Programm oder beziehungsweise die guten Titel und guten Bücher, die man dafür hält, eben im Ramsch landen, ist natürlich schade. So, ja. Aber die haben von den jetzt genannten, die haben sich nicht bei dir zurückgemeldet und sich beschwert. Nicht die haben das nicht wahrgenommen. Aber es gab tatsächlich so den einen oder anderen, die das sogar als Ehre empfanden. Ja. Oder sich halt auch drüber geärgert haben. Ja, doch. Is it getting better? Or do you feel the same? Will it make it easier on you now? Got someone to blame. You said one love

Außenseiter, also für den Außenstehenden. Also wer den zweiten Teil lesen möchte, der besorge sich dann bitte dieses Buch. Genau. Einige meine besten Freunde und Feinde. Wunderbar. Ein Jahr später hast du dann den Deutschen Verlagspreis erhalten. Ja. Ist das für einen Verleger oder, ich glaube, das ist nicht despektierlich gesagt, für einen Kleinverleger, ist das von irgendeiner Bedeutung? Ist das so eine Anerkennung, die man da bekommt? Oder ist das eigentlich egal? Nee, egal. Es ist natürlich schon deshalb nicht, weil der Preis mit 20.000 Euro dotiert ist. Und man dann natürlich ein bisschen entspannter produzieren kann, entspannter an die ganze Sache rangehen kann. Inwieweit das eine Anerkennung der eigenen Arbeit ist. Als solche ist es natürlich auch beabsichtigt, den Preis, ja, so als gewisse Anerkennung. Aber man darf sich auch nicht drüber hinwegtäuschen. Es ist natürlich eine Jury. Und das ist vor allen Dingen, das ist ja nicht nur ich, der den Verlagspreis bekommen hat, sondern es sind 60 Verlage insgesamt. So, also, und die Jury wählt natürlich aus, wer dafür irgendwie in Frage kommt oder unterstützenswert ist und so. Und da ist es natürlich immer so ein bisschen abhängig von dem, wie man in der Öffentlichkeit präsent ist, ob man da den Leuten überhaupt in Erinnerungen ist, ob man die kennt womöglich. Ja. Also das ist halt eine Jury-Sache, aber klar freut man sich drüber. Auf jeden Fall. Thank you. stay strong and hold on to what I'm giving myself to get you through. Ja, offensichtlich hat aber die Jury damals auch dein Verlagsprogramm so wahrgenommen, wie wir es letztendlich auch tun. Wir haben diverse Sendungen schon unter Zuhilfenahme von Büchern aus deinem Verlag gemacht. Ich darf nur daran erinnern, dass wir zu Eike Geisel eine Sendung gemacht haben, dass wir mit einem Text von Dietmar Dart, den es in dem Buch Multikulturelle Gesellschaft von Wolfgang Port, das er da platziert hatte, eine Sendung gemacht haben. Und wir stoßen immer wieder auf deine Titel, wenn wir spannende Themen suchen. So will ich es mal ganz vorsichtig ausdrücken. Ja. Wir nehmen dein Verlagsprogramm ein bisschen als abseits des linken Mainstreams wahr. Ja. Im Grunde genommen eine Zuspitzung, mit unseren Worten wäre es jetzt eine Zuspitzung gegen Linksreaktionäre, wenn ich sie so bezeichnen darf, für eine progressive linke Debatte. Ist das die Intention? Ist das so ein Weg, den du politisch quasi bewusst wählst? Ja, auf jeden Fall. Also natürlich komme ich aus der linken Szene, so fing das ja auch an und so. Und ich habe auch schon, bevor ich überhaupt Bücher gemacht habe und den Verlag gemacht habe, immer auch nach etwas gesucht als Linker, was so ein bisschen den linken Mainstream aufgebrochen hat. Ja. Ich bin ein bisschen quasi zu jung für die 68er, weil ich ja erst 52 geboren war. Also das heißt, ich war damals erst 16. Habe das aber natürlich so ein bisschen mitbekommen. Es hat mich aber jetzt nicht so entscheidend geprägt. Ja. Und habe aber dann schon mehr das mitbekommen und habe immer gesucht, weil Anfang der 70er war das ja auch so, dass sich viel Leute aus der Bewegung sich ins alternative Lebenskonzept verflüchtigt haben, K-Gruppen gebildet haben sich für den Umweltschutz und Friedensbewegung engagiert haben. Und das waren alles quasi Verfallsprodukte dieser 68er Bewegung, die für mich nicht sonderlich spannend waren. Weshalb ich mich schon Anfang der 70er mit den Situationisten beschäftigt habe, mit den Surrealisten. Die ersten Broschüren, die ich gemacht habe, wo der Verlag eigentlich noch gar nicht existiert hat, das waren kleine Broschüren von Surrealisten, von René Grevel, Benjamin Paré, Antoine Artaud und so. Und das war für mich so die Suche nach einem anderen Ausdruck, nach einem anderen Stil, nach einem anderen radikalen Ansatz. War auch, da spielte auch der Anarchismus auch ein bisschen Rolle, Räte, Kommunisten und sowas. Also das war so der Ausgangspunkt und das ging dann natürlich auch weiter mit Port, den ich 83 dann kennengelernt habe, der für mich sowas repräsentiert hat, eine Kritik an der linken Bewegung, die scharf, eloquent, präzise war, ohne den linken Hintergrund und linken Zusammenhang zu desavouieren, also sich zu verabschieden. Es war klar, er kritisiert die Linke aus einer linken Position heraus. Und es gab natürlich genügend Anlässe und Gelegenheiten, dies zu tun, also Anti-Atomkraftbewegung, Friedensbewegung und so weiter. Und das ist tatsächlich so ein bisschen für mich vor allen Dingen durch und mit Port, dessen Schriften ich ja dann auch regelmäßig veröffentlicht habe, das ist dann tatsächlich so ein bisschen zum Programm geworden. So. was sich ja auch ein bisschen mit Wiglaf Droste dann fortgesetzt hat, der ja auch in der linken Szenerie, im linken Milieu umstritten war, will ich es mal sagen. Ich lese ihn immer mit Genuss, immer noch. Was auch ein neues Buch, glaube ich, von relativ neues, ich weiß nicht, vor ein oder zwei Jahren. Genau, letztes Jahr. Hm. Ja. Als du Port 83 kennengelernt hast, da warst du aber, du bist ja aus Kulmbach ursprünglich. Ja. Das steht zumindest auf deiner Webseite, das ist kein Geheimnis. Nein. Wer Kulmbach kennt, ja, ein kleines Städtchen, das im Grunde genommen hauptsächlich aus meiner Perspektive von Brauereien lebt. Also es gibt, glaube ich, weiß gar nicht, ob die Stadt Kulmbach das als Eigenmarketing benutzt, aber es heißt ja immer, Kulmbach ist die heimliche Hauptstadt der Biere. Da warst du aber, als du Port kennengelernt hast, schon hier. Ja, ja, da war ich schon hier. Nee, ich bin ziemlich früh aus Kulmbach weg. Ich bin da eben aufgewachsen. Ich hatte das Glück, dass so 68 auch an Kulmbach nicht ganz spurlos vorübergegangen ist. Das heißt, sich so eine Gruppe von Leuten, die da am Gymnasium waren, zusammengefunden hat. Das war so ein loser Zusammenhang, aber schon mit dem Anspruch, so ein bisschen Politik zu machen und Lehrlingsarbeit zum Beispiel zu machen und sowas. Ja. Und das war für mich natürlich ein großer Vorteil, weil wenn ich sowas nicht gehabt hätte, was weiß ich, was dann aus mir geworden wäre, keine Ahnung, vielleicht Angestellter im Arbeitsamt, man weiß es nicht. Ja. Braumeister. Also das sind so die biografischen Zufälle gewesen und ich bin aber dann schon frühzeitig weggegangen, weil ich von der Schule geflogen bin und dann das Abitur auch woanders machen musste und dann noch in die Gegend von Nürnberg gezogen bin, um in Erlangen zu studieren. So. Und nach Berlin bin ich dann erst 1981 gezogen. Mhm. Down and I said, down. No, and she's saying, slow down. who's my father? I guess she's my cousin, but she needs some sweet loving anyway. Wo wir gerade schon bei Port waren und du hast jetzt die, oder tust es gerade, dass du die gesammelten Werke von Port quasi in mehreren Büchern, glaube ich, sogar veröffentlichst. Ne? Eine Werkausgabe, genau. Das ist eine Werkausgabe, die 11 Bände mit 2,5 Bänden, das heißt also im Prinzip 13 Bände, die eigentlich schon jetzt fertig ist, bis auf Band 11 mit den Briefen. Das dauert noch ein bisschen. Aber ansonsten ist die Werkausgabe da. Und ich konnte die machen, weil Port, seitdem ich ihn 83 kennengelernt habe und wir seitdem eben auch, ja, schon auch befreundet waren, er mir seitdem auch immer seine Briefe oder jedenfalls Briefe, die er wichtig fand oder seine Papiere, auch Artikel, die nicht veröffentlicht wurden, zugeschickt habe und ich habe die immer fleißig abgeheftet und mir dadurch quasi den Grundstock, das war dann eben der Grundstock, um diese Werkausgabe machen zu können. Und Port ist ja 2016 erkrankt, hat aber dann noch 2 Jahre gelebt und 2018 gestorben. Und in der Zeit ist dann auch so die Idee entstanden mit der Werksausgabe. Und er hat auch noch die ersten 4 Bände, die ich herausgegeben habe, auch noch erlebt und war sehr glücklich darüber. Und als er dann gestorben ist und durch die Arbeit an der Werkausgabe ist dann eben zusätzlich die Idee der Biografie entstanden, weil sich anhand der Auseinandersetzungen, die er damals geführt hat, sich auch so ein bisschen die 80er und 90er Jahre widerspiegeln. Ja, in den Debatten, die die Linke damals geführt hat und an denen er sich beteiligt hat. Und da kann man das ganz gut nachvollziehen, was damals gewesen ist. So, ne? Sind ja auch zum Teil ganz interessante Debatten. Und Port ist ja auch jemand, der, weil ich in Besitz seiner Korrespondenz oder einiger Korrespondenzen bin und ja auch selber im Laufe der Zeit sich ein ganzer Leitsordner mit unseren Briefen angefüllt hat, wo man also so konkret nachvollziehen kann, wann, wo, was gewesen ist und wie er dazu gestanden hat. Also nicht nur durch einen fertigen Artikel, sondern auch in der Kommentierung der Entstehung und so, was für eine Biografie natürlich ziemlich wichtig ist. Und der Port vor allen Dingen auch ein sehr lustiger Briefeschreiber gewesen ist. Was ich ohne Übertreibung wirklich sagen kann, weil ich auch schon andere Briefbände gelesen habe von Autoren, wo einem auch wirklich die Füße einschlafen, ist das doch schon eher sehr schön gewesen, das nochmal Revue für einen passieren zu lassen. Wobei die Auseinandersetzung oder Diskurse, an denen er beteiligt war, du hast gesagt, 80er Jahre, 90er Jahre, die sind ja aus heutiger Sicht, da muss man schon noch ein bisschen arbeiten, um nachzuvollziehen, wer sich mit wem über was gestritten hat damals. Ne? Mhm. Also so jetzt für ganz junge Leute, die jetzt neu dort einsteigen würden, wäre das, glaube ich, eventuell an der einen oder anderen Stelle befremdlich. Na, es ist jedenfalls eine Zeitreise und man kann natürlich tatsächlich bei, sagen wir mal, ja, die vor 20 Jahren geboren wurden, also bei 20-Jährigen, kann man das tatsächlich nicht voraussetzen. Aber es ist auch gleichzeitig, also Man muss natürlich, das meine ich, man muss natürlich eine Bereitschaft mitbringen, sich damit zu beschäftigen. So, ja. Das war bei einem früher ja auch so. Ja, also wenn du 52 geboren bist, ja, musstest du dich ja auch mit den Jahrzehnten Nationalsozialismus beschäftigen. Da hattest du ja auch nur die Möglichkeit über Bücher und andere Quellen, sich das in irgendeiner Form anzueignen, um das beurteilen zu können. Ja. Und das musst du natürlich voraussetzen. Wobei ich glaube, dass viele Debatten, die damals geführt wurden und viele Dinge, die da passiert sind, sich ja in den folgenden Jahren auch immer wieder wiederholt haben. Also nicht wiederholt im selben Maß, aber das sind, wie Friedensbewegung gab es ja nicht nur in den 80ern, da kam die auf. Aber die gibt es ja auch heute noch. Ja. Und feiert auch, oder hat in den 90ern jetzt zum Beispiel Golfkriegsgeschichte, eine Wiederauferstehung gefeiert, zum Beispiel. Das heißt also, man braucht natürlich einen gewissen Willen, sich damit auseinanderzusetzen und sich zu beschäftigen, aber es gibt schon die Möglichkeit, und ich habe schon auch immer versucht, das so einigermaßen allgemein, sowieso allgemeinverständlich, aber auch so zu beschreiben, dass das Personal zum Teil auch schon erklärt wird, was es für Leute gewesen sind, die damals eine Rolle gespielt haben. Ansonsten, klar, muss man natürlich voraussetzen, zu wissen, wer Helmut Kohl gewesen ist. Ja. Ja. Ist naja, da gibt es ja Google für. Down there at the penitentiary. In fact, that's where her and I, we first made eyes. See, I spent half my life alone and the other half in prison. Well, this time there ain't no way in hell I'm getting caught. They all laid face down on the floor when I pulled out my 44. That's when the shit hit the fan. See, she was supposed to have my back, but she double-crossed and set a trap. Don't ever trust a woman of the law. If I don't die before this ends, she's gonna wish we'd never met. She'll be dead and I'll be good and gone. Five guns drawn on me, and the one pointed right between my eyes was hers. At first I thought it was a bust, but then I knew what was really up. They planned on taking the money and for me to take the fall. They had another thing coming, see. I ain't ever going back to that penitentiary, and right now I don't plan on leaving here alive. That's when things got really tense. Next thing I know, I seen red. I started shooting, and I didn't stop. It was smoky as hell, and my ears were ringing. And when I seen I wasn't dead or bleeding, I got up and started walking to make sure. house by the grace of God and killed all five. I grabbed the bags of money, I hit the door. You see, she was supposed to have my back, but she double-crossed and set a trap. Don't ever trust a woman of the law. If there's one thing in this life I learned, you mess with fire, you'll get burned. I'm the flame, this time. Wir haben ja mal, wir haben sogar zwei Sendungen gemacht mit dem Vorwort von Dietmar Dahr zu dem Kleinbändchen Multikulturelle Gesellschaft. Mhm. Und da ist es ja so, dass quasi das Vorwort von Dahr ein Drittel des gesamten Bändchens ausmacht. Mhm. Das heißt, man hat da schon auch gesehen, man muss eine gewisse Hilfestellung geben, um einschätzen zu können, mit wem sich Port damals über welche Themen eigentlich angelegt hat. Würde man oder hättest du dieses Vorwort nicht gehabt, wäre es, glaube ich, schwierig geworden. Wie bist du denn an den Dahr dran gekommen zu der Frage? Ja, weil Dietmar Dahr ist tatsächlich ein großer Port-Fan. Also in seinen Büchern, wie zum Beispiel der Implex mit 880 Seiten, da bezieht er sich ständig auf Port und zitiert ihn ganz ausführlich. Und deswegen bin ich natürlich auch auf ihn aufmerksam geworden. Der hat auch einen Nachruf zum Tod von Port geschrieben. Der hat damals einen Artikel zu der Veranstaltung im Tempodrom 2003 geschrieben. Ich wusste schon, dass es da einen Zusammenhang gibt von ihm. Und ich habe ihn dann natürlich auch irgendwann mal daraufhin angesprochen. Und wusste das schon vorher, dass er da eine große Affinität zu Port hat und sich da sehr intensiv auch mit ihm beschäftigt hat. Und deswegen habe ich ihn da angesprochen, weil ich wusste, der kann was schon konkret damit anfangen und hat dann halt auch eine andere Sicht, der macht nicht nur eine Rezeption dieser Aufsätze, sondern diskutiert die aus seiner Sicht und deswegen habe ich ihn gefragt. Ja. Nothing but this deck of cards, that's all I need, but I leave the jack of hearts with you. Leave the jack of hearts with you. Leave the jack of hearts with you. Oh, this light reminds me of a feeling we once shared. But it's getting dark and I can't hardly see you. anymore. So I try to listen for the first time, really listen to your voice. And like a fist through painted glass, it breaks the silence and tells me what I should have done. Tells me what I should have done. Tells me what I should have done. Why did I close my eyes to your weakness? Why did I close my eyes to your weakness? Now that your weakness has become my madness now. Why did I close my eyes to your weakness? Has become my madness now. Why did I close my eyes to your weakness? Now that your weakness has become my madness now. Why did I close my eyes to your weakness? Why did I close my eyes to your weakness? Now that your weakness has become my madness. Now why did I close my eyes to your weakness? Why did I close my eyes to your weakness? Now that your weakness, come on, has become my madness. Kommen wir mal zu einem weiteren Projekt, was du aktuell betreibst. Das sind die Halleschen Jahrbücher. Ja. Mhm. Da gibt es die erste Ausgabe. Und der Titel der Halleschen Jahrbücher, in den Jahrbüchern wird selbstverständlich nochmal gesagt, worauf sie sich beziehen, was das für eine Tradition ist oder was für zumindest die Anregung dazu war. Der erste Band, das ist der erste, glaube ich, mhm, der erste Band ist betitelt mit Die Untiefen des Postkolonialismus. Das ist schon mal eine Ansage in der heutigen Zeit. Hm. Sag ein bisschen, wie du auf die Idee gekommen bist. Na, ich bin gar nicht auf die Idee gekommen, sondern das ist mir nahegebracht worden. Das ist eine Gruppe, eine politische Gruppe aus Halle, die sich so ein bisschen um den Jan Gerber herum gruppiert, der an dem Dubner-Institut in Leipzig arbeitet und auch schon diverse andere Bücher geschrieben hat. Und Jan Gerber ist, ich habe den kennengelernt, weil die haben mich mal zu einem Vortrag über Port eingeladen, den er moderiert hat in Halle. Und ja, die sind an mich herangetreten und gefragt, ob ich das machen würde. Ich habe damit jetzt eigentlich inhaltlich gar nicht so viel zu tun, außer dass ich natürlich wusste, dass das wahrscheinlich schon ganz gut zusammenpassen würde. Aber ich habe jetzt inhaltlich nicht so viel damit zu tun, außer dass ich ein bisschen Einfluss vielleicht genommen habe darauf, dass ich denen gesagt habe, also einfach nur ein Jahrbuch zu machen, ist keine gute Idee. Ihr müsst einen Schwerpunkt haben, so, ne? Weil so ein Jahrbuch, wo, was weiß ich, alles Mögliche, kunterbunt drinsteht, da habe ich schon meine eigenen Erfahrungen gemacht. Ich habe auch mal so ein Jahrbuch gemacht und da ist auch noch eine Ausgabe davon erschienen, weil das, ja, die Leute brauchen einen inhaltlichen Schwerpunkt und das haben sie dann gemacht und das haben sie natürlich hervorragend gemacht, weil das natürlich gerade zu dem Zeitpunkt in aller Munde war, in der Debatte, diese Postcolonial Studies. Und deswegen ist es auch relativ erfolgreich gewesen. Aber inhaltlich habe ich jetzt tatsächlich, außer dass ich einen kleinen Beitrag dazu geschrieben habe, wenig zu tun. Das heißt aber, es ist zumindest geplant, dass es weitere Ausgaben geben es könnte. Wird weitere, es, als Jahrbuch hätte eigentlich jetzt im Herbst was erscheinen müssen wieder. Aber das ist ja ein relativ umfangreiches Buch, was natürlich, wo natürlich viel Arbeit dahinter steckt, die Leute jetzt nicht einfach so aus dem Ärmel schütteln können, weil die in der Regel noch eine Nebenbeschäftigung alle haben. Und deswegen wird wahrscheinlich das nächste Jahrbuch erst im Frühjahr 2023 erscheinen. Man muss da vielleicht zu sagen, dass es zum einen relativ umfangreich ist, wie du sagst. Also es hat weit über 400 Seiten. Es ist eigentlich ein sehr interessantes Potpourri aus zum einen inhaltlicher Auseinandersetzung mit dem Thema. Als das rausgekommen ist, lief, glaube ich, gerade die Mbembe-Debatte relativ häufig, auch im bürgerlichen Feuilleton, aber auch in der politischen Debatte. Und dann gibt es aber, so wie damals wohl auch, also die historische Blaupause dafür war ja, da sind auch Beiträge von Künstlerinnen und Künstlern drin, da sind Gedichte drin. Also es ist schon ein sehr interessantes Konstrukt, finde ich. Du hast in deinem Vorwort, das du eben erwähnt hast, einen sehr netten Satz geschrieben. Du hast nochmal erzählt, wie das eigentlich zunächst in der historischen Variante, wie die eigentlich diese Halleschen Jahrbücher entstanden sind. Nee, da verwechselst du mich, weil... Was? Ja, nee, ich hab kein Vorwort. Das Vorwort ist von Jan Gerber, beziehungsweise von der Herausgebergruppe. Weil, wie gesagt, ich tritt da in diesem Fall tatsächlich nur als Verleger auf, nicht als Herausgeber. Herausgeber ist dieser Jan Gerber, beziehungsweise es gibt eben diese Herausgebergruppe, die in Halle existiert, aber jetzt so als, ja, als sagen wir mal, als führender Herausgeber, in diesem Fall für die Halleschen Jahrbücher, die erste Ausgabe, das ist dieser Jan Gerber. Ich habe, wie gesagt, nur einen Beitrag dazu beigesteuert. Ja. Du hast gesagt, die sind relativ erfolgreich. Heißt das jetzt auflagentechnisch? Also es verkauft sich einigermaßen, oder? Das hat sich ziemlich gut verkauft. Also für ein Jahrbuch, ich meine, wenn du ein Jahrbuch machst, also selbst mit Schwerpunktthema oder so, da muss man sich ja keine Illusionen machen. Also wenn das jetzt nicht speziell dieses Untiefen des Postkolonialismus gewesen wäre, sondern, keine Ahnung, über... fällt mir jetzt natürlich nichts ein, dann kannst du wahrscheinlich froh sein, wenn du ein paar hundert Exemplare verkaufst. Ja. Also, aber dadurch, dass es eben in der Debatte war, im Zusammenhang mit Mbembe oder Moses und solchen Leuten, ja, da hat es natürlich ja, einen richtigen Anschub bekommen. Ne, und ich... Ja, das ist auch für meine Verhältnisse sehr gut gelaufen. Company. fuck, this never gonna set me free. One day a town just named his thought, I didn't know what it was. Then I saw this girl come right on me, like a light shining from her bed. Maybe that's the place, gonna find my precious groove. Gonna stay right here, been a long time lost, wanna find a place to go. Cause she's my hillbilly treasure. First time I saw her smile, yeah, I didn't have any doubt that she's my hillbilly treasure. I found the biggest treasure this land could ever be. Yes, I found the biggest treasure this land could ever be. Du hast mal in einem Interview, ich weiß gar nicht, was das ist, Voxu heißen die. Die haben dich nämlich auch mal gefragt, sie haben auch Guy Debord, also du hast in deinem Verlagsprogramm ja ganz früh, glaube ich, Debord-Ausgaben herausgebracht, in deutscher Übersetzung verlegt. 1994, ja. Das ist die Gesellschaft des Spektakels erschienen, ja. Genau. Da haben die dich gefragt, ist das ihr erfolgreichstes Buch? Damals hast du gesagt, es ist nicht eins der erfolgreichsten Bücher, aber eines der Bücher, das seit 96 als Backlist-Titel am besten läuft. Ich habe mich gefragt, was wäre denn der Maßstab für Erfolg an der Stelle? Ist das jetzt rein auf Auflage oder verkaufte Auflage bezogen? Oder ist es auch so, dass du Rückmeldung, also politische Rückmeldung kriegst, wie wichtig eigentlich bestimmte Bücher im politischen Diskurs sind? Woran würdest du dich da orientieren? Was ist für dich eben an der Stelle aus Verlegersicht Erfolg? Ja, Erfolg ist natürlich schon in erster Linie, wie sich ein Buch verkauft. So, ne, das sind jetzt zwei Seiten, die beide für mich wichtig sind. Ja, also wenn sich ein Buch gut verkauft, dann ist das natürlich auch ein Hinweis darauf, dass es viele Leute interessiert. So, und ich kann es gleich vorwegnehmen, insofern ist Debord jetzt nicht das erfolgreichste Buch gewesen, was den Verkauf betrifft. Das war die Caroline Forest mit der Generation Beleidigt. So, das war so ein kleiner Bestseller, den ich letztes Jahr hatte. Und was natürlich auch sehr schön ist. Und was von der Debatte her gesehen, bezogen jetzt auf diese, auf diesen anderen Aspekt, auf die Resonanz, die man hat, war das auch nicht verkehrt. Also ich habe viel Resonanz, ja, also gerade in Rezensionen, also in der öffentlichen Debatte sowohl als auch in den Mails, die man bekommen hat von Leuten, die sich dafür bedankt haben oder die mir zum Teil ausführlich geschrieben haben, warum sie das gut finden und so weiter. Das war bei der Forest auch sehr ausgeprägt und wahrscheinlich der erfolgreichste Titel auch, was diesen Aspekt betrifft. Bei Debord ist es so gewesen, dass das für mich, ohne dass ich jetzt Forest relativieren will vom Inhalt her, die ist auch schon sehr gut, aber Debord ist natürlich ein theoretischer Klassiker, philosophischer Klassiker, wenn du so willst. Ja. Der hat jetzt keine großen, obwohl er schon ein paar wichtige Rezensionen auch hatte und so, ja. Aber das Wichtige ist daran, und das ist das Erstaunliche, wenn sich sowas als Backlist-Titel immer wieder ganz gut verkauft über Jahrzehnte hinweg, dann heißt das, dass er von Leuten immer wieder neu entdeckt wird. So, ne? Also auch von einer anderen Generation neu entdeckt wird. Und also, dass das nicht quasi ein Titel ist aus der Generation, in der das Buch entstanden ist. So. Und wenn die Generation eben älter wird, dann ist es verschwunden, weil das ist das Phänomen von den meisten Büchern. So, und das wird auch das Phänomen sein, was den Titel von der Caroline Forest betrifft. Ja. Wenn die Debatte vorbei ist, auf die das Buch zielt, dann ist auch, dann wird auch niemand nach dem Buch mehr verlangen. Ja, dann ist das vorbei, dann wirst du auch nichts mehr davon verkaufen. Es wird nicht zum Klassiker. Es wird nicht zum Klassiker, das kann man jetzt schon sagen. Und das ist natürlich bei Debord was anderes. Ne? Und das finde ich das Erstaunliche und natürlich auch das sehr Schöne, also auch wieder aus pekuniären Gesichtspunkten heraus, ja, weil das eine ständig kleine, sprudelnde Geldquelle ist auf der einen Seite, aber wie gesagt, auf der anderen Seite ist natürlich schön zu sehen, dass es immer wieder Leute gibt, die sich neu mit der Philosophie, mit der politischen Theorie von ihm auseinandersetzen. Klaus, vielen Dank für das Gespräch.